Malibu. Nach dem Roman von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Umstand 9. Am 22. Dezember 2000 gab Jeremy Swindon anlässlich seines 65. Geburtstages ein Fest in seinem Haus in Malibu. Kelly Händel, der Frau vom Party-Service, hatte ihr den Auftrag erteilt, diesmal so richtig groß aufzufahren. Morgens um 8 war der erste Truck vorgefahren. Junge Latinos in schneeweißen T-Shirts und halblangen schwarzen Hosen hatten geräuschlos begonnen, auf dem Rasen, im Garten, auf der Terrasse, am Pool, Tische, Stühle und Sonnenschirme aufzustellen. Kelly erteilte Anweisungen, hastete von der Küche zum Pool, zurück ins Wohnzimmer, zur Terrasse, zur Haustür, um einem Lieferanten etwas zuzuschreien. Ab mittags rief sie alle 5 Minuten bei Bäckerei Progress an, die schon um 11:45 große Mengen Baguette und französisches Bauernbrot hätte liefern sollen, sowie 6 Torten. Eine Apfel, eine Birnen, eine Himbeer, eine Zitronen, eine Pfirsich und eine Erdbeertorte mit Sahne. Und? Hast du es dir überlegt? Natürlich bin ich neugierig auf deine Geschichte, aber ich kann im Moment noch nichts sagen. Dazu muss ich mehr wissen. Verstehe ich. Meinst du, wir müssen das schriftlich fixieren? Einen Vertrag? Sowas in der Art. Könnte nicht schaden. Aber wichtiger ist, dass wir einander vertrauen. Natürlich. Hand drauf. Warum bin ich bei Oma viel entspannter als bei Philipp? Hand drauf. Ein Mann, ein Wort. Warum fühle ich mich in seiner Gegenwart überhaupt nicht bedroht? Obwohl er ein Gangster ist. Aber eben ein Gentleman-Gangster. Ich fange am besten ganz am Anfang an, ja? Kann sein. Ich tappe jetzt sehenden Auges in irgendwas rein. 7 Stunden. Ich werde jetzt 7 Stunden neben ihm im Auto sitzen und 7 Stunden nichts als Lügen hören. Wann hattest du zum ersten Mal Sex? Wann ich? Hä? Findest du, das geht mich nichts an? Bist du nicht noch zu jung dafür? In ein paar Jahren bin ich doch selbst soweit. An welches Alter hattest du denn so gedacht? 16, dachte ich, wenn man den Führerschein hat. Liebes, Sex ist was anderes als Autofahren. Dad, die meisten haben ihren ersten Sex im Auto. Woher weißt du das? Aus der Schule. Ich will nicht, dass du mit 16 Auto fährst. Was? Du hast mich schon verstanden. Wann dann? Mit 18. Dad, du machst mich zur Paria. Wie alt warst du? 18. Mit wem? Einem Mädchen. Dad. Sie war ein Jahr älter. Hattest du Schiss? Ja. Aber es war auch schön. War sie in deinen Augen eine Schlampe? Nein. Wieso denn das? Na, weil sie es mal so eben mit dir gemacht hat. Sie hat's nicht mal ebenso mit mir gemacht. Und wie hieß sie? Linda. Hast du sie später noch mal gesehen? Nie wieder. Und warst du in sie verliebt? Ich war total verknallt. Und sie in dich? Ich glaub schon. Morgen ist es soweit. Morgen? Morgen. Wart's nur ab. Gut geschlafen? Ja. Soll ich übernehmen? Geht schon. Hast du viele Termine? Es geht. Scheinen wilde Jungs zu sein. Wilde Jungs? Hacker. Was willst du von Hackern? Die zweigen für mich Datenbestände ab. Sind Gold wert. Namen von Moslems, die schon online sind. Die brauchen wir für unser Projekt. Wenn diese Daten in Händen von Moslems wären, würde ich die Finger davon lassen. Aber es sind Amerikaner. Juden. Übrigens, in der Filmwelt wimmelt es doch auch von Juden, oder? Stören die dich auch? Endlich Klartext. War nie aktuell. Jetzt bloß keine Panik. Reiß dich zusammen und entscheide dich ob. Jetzt. Ich brauche deine Hilfe, Oma. Mach einen Deal. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich muss dir was erzählen. Über Miriam. Miriam? Über meine Tochter. Zieh dieses Schwein, diesen dummen kleinen Juden Assa ins Vertrauen. Schieß los. Schön, dass du da bist. Bist du unten in der Halle? Ja, soll ich rauf? Ich komme runter. Wir müssen gleich zur Bank. Sie erwarten uns. Achter und neunter Stock. Was haben wir in einer Bank verloren? Wir sind hier mit jemandem verabredet. Kommt der Mönch auch? Uso ist schon oben. Darf ich mal kurz dein Handy haben? Hallo? Mr. Hürlimann? Linda de Vries? Wir sind unten in der Halle. Müssen wir in den achten oder in den neunten? Gut, verstehe. Kein Problem. Wie heißt das Lokal? Gut, wir gehen schon mal vor. Bis gleich. Er kommt runter. Der Konferenzsaal ist belegt. Wir gehen in ein Diner gegenüber. Hürlimann? Ein Schweizer? Ja. Das ist der Mann, mit dem ich mich treffen soll? Ja. Auch ein Buddhist? Ein rechtschaffener Schweizer Calvinist, schätze ich. Was will er von mir? Hab noch einen Augenblick Geduld. Was willst du von mir? Geduld. Miss de Vries, nett, Sie wiederzusehen. Mr. Hürlimann, das ist Job Koopmann. Mr. Koopmann, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Miss Drapuri kennen Sie ja schon. Ja. Wir haben schon mal Kaffee bestellt und Tee für den Meister. Schön, dass Sie kommen konnten. Hat Miss de Vries schon etwas erzählt? Nein, nichts. Aber Bankiers treffe ich immer gern. Das ist nicht immer so. Soll ich erst einmal von mir erzählen? Gern. Also ich bin für die Schweizerische Handelsbank tätig, schon seit 5 Jahren. Ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bank. Hier ist meine Karte. Die Bank hat mich gebeten, diese Sache in die Hand zu nehmen. Welche Sache? Die Sache de Vries. Die Sache ihres Großvaters. Wenn das hier so weitergeht, stehe ich auf und gehe. Was du jetzt hören wirst, widerspricht allem, an was du glaubst. Ich kenne ja deine Skepsis. Aber Mr. Hürlimann ist der Beweis. Und er hat den Beweis. Job, versuch jetzt für einen Moment unvoreingenommen zu sein. Denn das, was du zu hören bekommst, wird dein Leben verändern. 10, nein, 5. Ich gebe der Schweiz 5 Minuten. Ich gebe mir Mühe. Versprochen. Uso? Ich kenne die Beschränkungen der westlichen Kultur, Mr. Koopmann. Ich weiß, wie in Ihrer Kultur im Allgemeinen über die Wiedergeburt gedacht wird. Ich bin in einer anderen Umgebung aufgewachsen. Für uns ist Wiedergeburt eine Tatsache. Für uns besteht das Leben aus einer langen Kette von Versuchen, in die Ewigkeit zu gelangen. 4 Minuten. Ich kam als Hermann de Vries auf die Welt. Ich bin am 3. April des Jahres 1890 Ihrer Zeitrechnung geboren. Ich bin am 15. Juni des Jahres 1915 mit Esther Eismann in den Ehestand getreten. 10 Monate später bekamen wir ein Kind. Unser einziges. Johanna Miriam, die wir Anneke nannten. Ich habe diese Erde am 30. April 1943 verlassen. Das ist es, woran ich mich erinnere. 3 Minuten. Sie werden fragen, ob es objektive Beweise gibt. Außer meinen Erinnerungen? Nein. Dann begegnete ich in Dharamsala ihrer Cousine Linda. Sie nahm Kontakt mit der Bank in der Schweiz auf und dann erhielt sie einen Brief von Mr. Hürlimann. 2 Minuten. Linda de Vries kam zu mir, als sie entdeckt hatte, dass die Basler Getreidebank von unserem Haus, der Schweizerischen Handelsbank, übernommen worden war. Unsere Kundenabteilung tat sich anfangs ziemlich schwer mit der Bitte um Auskunft. Die Schweizer Banken haben Reinkarnationsfälle bei der Formulierung ihrer Geschäftsbedingungen leider nicht berücksichtigt. Und die Nummer? Und das Passwort? Stimmten beide. Was geht hier eigentlich ab, Linda? Gut, noch 1 Minute. treiben wir den Irrsinn auf die Spitze. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, bin ich also der Erbe von Mr. Apuri. Ja, das Geld gehört Ihnen, als dem gesetzlich Berechtigten. Als dem gesetzlich Berechtigten. Verstehe. Und was wollen Sie? Ich bin Ihr Großvater. Aber zugleich auch wieder nicht. Ich bin in gewisser Weise seine Fortsetzung, aber auch wieder ein eigener Anfang. Ich habe keinen Anspruch auf das Kapital. Akzeptier's. Denk nicht drüber nach. Es ist ein Wunder. Verstehst du's? Nein. Ist auch gar nicht nötig. Wie viel geht es denn? 1940, als Ihr Großvater in Basel war, deponierte er einen Betrag von umgerechnet 150.000 Dollar. So viel? So viel. Und im Laufe von 60 Jahren ist daraus ein Vermögen von etwas mehr als 2 Millionen Dollar angewachsen. Etwas mehr als zwei? Was war eigentlich das Passwort? Miriam. Miriam. Soweit ich verstanden habe, war das der Name Ihrer Mutter. Der zweite Name. Miriam. Ja? Mr. Koopman? Ja, mit wem spreche ich? Ich bin Sami. Omar hat mich gebeten, einen Namen für Sie rauszufinden. Wir haben ihn. Augenblick. Es ist wichtig. Tut mir leid. Kein Problem, Job. Mr. Hürlimann bereitet inzwischen die Papiere vor. Ich bin wieder da. Ihr habt also den Namen. Wir haben alle Daten, Mr. Koopman, für ein Kinderspiel. Erzähl. In jener Nacht hat es nur eine solche Operation gegeben. Sie war in Atlanta, morgens um 7:30. Ein Mädchen hat das Herz bekommen, 19 Jahre alt, Alia Abbossi. Augenblick. Hast du mal einen Zettel und einen Schreiber? Hier. Danke. Ich bin soweit. Wie war nochmal der Name? Alia Abbossi. Was ist das für ein Name? Alia ist arabisch, das weiß ich. Abbasi, keine Ahnung, klingt für mich auch arabisch. Hast du eine Adresse? Yep, sie wohnt in Paris, Frankreich. Hast du die genaue Adresse? 33 Rue Rabelais. Nochmal. 33 Rue mit E hinten, Rabelais. Ich weiß, wie das geschrieben wird, danke. 75008 Paris, Frankreich. Hab ich, Samir. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen. Nicht nötig. Das machen wir gratis. Für die gute Sache. Wir verdienen genug, Mr. Koopman. Welche gute Sache? Wir sind Palästinenser. Verstehe. Danke, Samir. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Miriam, ich hab dein Herz. Philipp, das ist doch... Wie kommt ihr hierher? Das kann nicht. Philipp in der Tür. Großer Gott, ich halluziniere. Du siehst blass aus. Nein. Er hat mich beschattet. Von Anfang an. Ist dir nicht gut, Job? Lass du mich mal eben durchlehnen. Du gehst doch jetzt nicht, oder? Nur kurz zur Toilette. Wasch dir auch die Hände. Woher wusstest du, wo ich bin? Du weißt doch, dass wir ihm folgen. Wir haben dich in sein Auto einsteigen sehen. Wir haben zusätzliche Leute einsetzen müssen, um dich bei deinem Abenteuer im Auge zu behalten. Du spielst mit dem Feuer, Job. Du hast keine Ahnung, was da abgeht. Wenn ich gleich gehe, wartest du 10 Sekunden, bevor du die Toilette verlässt. In einer Viertelstunde sehe ich dich im St. Francis, Zimmer 730. Wiederhol das. Zimmer 730, St. Francis. Aber erst in einer halben Stunde. Ich habe noch was zu tun. Gut, in 30 Minuten. Was weißt du über mich? Zu wenig. Bis gleich. Du schuldest mir eine Erklärung. Du mir auch. Du hast mich verarscht. Du bist unglaubliche Risiken eingegangen. Hast du sie eigentlich noch alle? Ihr seid mir also gefolgt. Ja. War interessant, dass du mit ihm losgezogen bist. Ich bin nicht mit ihm losgezogen. Er hat mir eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Das ist alles. Nie ist irgendetwas alles. Ich habe dir gegenüber mit offenen Karten gespielt, von Anfang an. Aber du? Du hörst dich. Er ist zwar kein braver Durchschnittsbürger, aber auch kein Terrorist. Alia Abbasi. Alia Abbasi? Ihr hört mich ab? Du hast das Handy nicht benutzt, das ich dir gegeben habe. Also haben wir deins präpariert. Wie? Wann? Spielt keine Rolle. Wer hat dich eben angerufen? Ein Hacker. Er hat deinen Rechner geknackt. Im Cedar Sinai Medical Center wollten sie meinen Namen nicht geben. Ich hätte es dir erzählen müssen. Was? Ich kenne sie, Job. Was weißt du, Philipp? Was zum Teufel ist am 22. Dezember passiert? Am Nachmittag, als klar war, dass es aussichtslos war, habe ich jemanden angerufen, der auf sowas wartete. Die Tochter von einer Person, mit der ich arbeite. Und dann ist alles in die Wege geleitet worden. Du hättest es mir sagen müssen, sofort! Ich weiß, aber es gibt da noch andere Überlegungen. Es gibt keine anderen als menschliche Überlegungen! Als wir dich vorhin abgehört haben, sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Ihr Herz war ein... Ihr Vater ist wichtig für uns. Und daher auch Sie. Wo wohnt Sie? In Maine, an der Ostküste. Ich will Sie sehen, Philipp. Warum? Ich will Sie sehen! Ich werde sehen, was ich tun kann. Was Maine betrifft, du lügst schon wieder. Sie ist in Maine, Job. Es funktioniert nicht mehr, Philipp. Sie ist in Paris. Nein! Der Rechner sagt Paris. Rue Rabelais 33. Diese Adresse ist im Rechner registriert, aber dort wohnt sie nicht. Rue Rabelais 33 ist ein Safehouse. Ein was? Ein Haus, das wir benutzen. Haus Nummer 3 ist unsere Botschaft. Wo wohnt sie? Das ist ein Staatsgeheimnis. Was willst du mir jetzt schon wieder weismachen? Aber sie ist Covername. Sie heißt Nuri. Alia Nuri. Ihr Vater ist Hussein Nuri. Wer ist Hussein Nuri? Ein Iraner, war dort beim Geheimdienst. Es ist uns gelungen, ihn zum Überlaufen zu bewegen, mit seiner Familie. Wir haben ihm eine neue Identität gegeben und ihm versprochen, seiner Tochter zu helfen. Kapierst du jetzt? Was hast du mit Miriam Stur zu tun? Bist du verrückt geworden? Allein schon die Frage. Warum warst du damals im Krankenhaus? Weil ich bei dir war, um dir beizustehen. Nicht um deine Tochter zu ermorden. Ich habe erst angerufen, als vollkommen sicher war, dass sie nicht mehr zu retten sein wird. Und weil sie Blutgruppe AB hatte. Dann ist es mir gelungen, Noris Tochter ganz oben auf die Liste zu bekommen. Sie ist sofort nach Atlanta gebracht worden. Wo wohnt sie? Portland, Maine. Was willst du von ihr? Sie ist 19, stimmt das? Ja. Sie hat ein Leben vor sich. Zerstör es nicht, Job. Erzähl mir vom Objekt. Ich weiß nichts. Alles, was du in Erinnerung rufen kannst. Dieser Transporter. Warum ein Transporter? Als ihr unterwegs bei diesem Mexikaner gegessen habt, haben wir hinten schnell reingeguckt. Aber wir hatten keine Zeit, die Tür aufzumachen. 5 Kartons. Was war da drin? Weißt du das? Keine Ahnung. Er hatte Bücher gekauft. Was für Bücher? Über die Brücke. 3 Bücher. 3 Bücher über die Golden Gate? Ja. Warum siehst du mich so an? Hat er dazu was gesagt? Nein, warum sollte er? 3 Bücher über die Golden Gate. Großer Gott. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich nicht. Aber sobald man etwas weiß, ist man in der Verantwortung. Ich weiß jetzt was. Also muss ich auch etwas tun. Was? Er hat mir geholfen, Philipp. Und dieser Hacker war einer seiner Internetleute? Ja. Dir ist nicht mehr zu helfen, Job. Was? Diese Hacker haben als Adresse von Abasi ein Haus in der Rue Rabelais ausfindig gemacht. Die Straße, in der unsere Botschaft ist. Damit ist eine Verbindung zwischen dir, dem Mädchen und uns hergestellt. Verstehst du jetzt? Was willst du mit ihm machen? Ich fürchte, du wirst nicht mehr viel von Herrn van Lieshout hören. Umstand 10. Am 22. Dezember 2000 hatte Elaine Jacobs, Hochschullehrerin für experimentelle Physik, keine Lehrverpflichtung und wollte diesen Tag nutzen, um an der Promenade und in der Mall Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Es kostete Elaine fast 4 ellenlange Minuten, ihren silbergrauen Ford Explorer sicher aus der Garage heraus in den Fahrzeugstrom auf dem Pacific Coast Highway zu lenken. Es war genau 12.33 Uhr, am Freitag, dem 22. Dezember 2000, als sich Elaines Explorer in Bewegung setzte. Mr. Koopman, willkommen zu Hause. Hatten Sie eine gute Reise? Ja, war gut, ja. Alles gut gelaufen in San Francisco? Alles gut gelaufen. Ich habe die Zeitungen aufbewahrt. Fein. Haben Sie sich ein bisschen amüsieren können? Nein. Schade. Ich habe inzwischen hart gearbeitet. Viel recherchiert. Ich glaube, ich habe es jetzt raus. Was? Ich habe mehr herausgefunden. Ich will nichts davon hören. Nie mehr. Hörst du? Schluss damit. Entschuldigung, Mr. Kuppmann. Ich wollte ja nur helfen. Es tut mir leid. Gott. Ich hätte nicht so reagieren dürfen. Ich bin müde. Fertig. Es war nicht so gemeint. Was hast du entdeckt? Ich habe ein paar Dinge recherchiert. Was für Dinge? Dinge über die Welt. Wie die Welt funktioniert. Umstände recherchiert. Umstände? Die Verkettung der Umstände, Sir. Ich habe alles aufgeschrieben. Sie können es lesen, wenn Sie wollen. Die Verkettung der Umstände. Notizen von Gord für Mr. Koopman. Ich war Besitzer von Gord's Gym, einem Fitnesscenter an der Main Street in Venice, und habe ein Jahr lang mit Miriam gearbeitet. Am 22. Dezember des Jahres 2000, um 12.19 Uhr, bin ich auf meine Harley-Davidson gestiegen, um nach Malibu zu fahren, wo ich einem Schauspieler Privattraining geben musste. An diesem Tag wollte Miriam zur Feier ihres Geburtstags mit ihren Freundinnen im Paradise Cove Beach Café essen gehen. Mit ihr auf dem Sozius fuhr ich um 12.20 Uhr nach Malibu ab. Am selben Tag war Frank Miller in Eile. In der neben der Bäckerei Progress gelegenen Apotheke wartete er auf Medikamente für seine Frau. Hätte Frank seinen Wagen auf dem Parkplatz hinter der Apotheke oder einfach an einer Parkuhr entlang der Straße geparkt, hätte der F-350 von Bäckerei Progress, der auf dem Parkplatz hinter der Bäckerei beladen worden war und zur Party von Jeremy Swinton aufbrach, die Ausfahrt benutzen können. Aber Frank wollte schnell wieder nach Hause. Also parkte er seinen Wagen um 11.57 Uhr direkt vor der Ausfahrt des Parkplatzes zwischen Apotheke und Bäckerei. Er würde nur eine Minute brauchen, nahm er an. Juan Namillo, der Fahrer des soeben belagenden Progress-Trucks, war spät dran und hupte ungeduldig, ohne dass irgendwer reagierte. Nach 5,5 Minuten um 12.02 Uhr beschloss Namillo, über den Gehweg und die hohe Bordsteinkante auf die Straße zu fahren. Er spürte den Schlag, als er mit der Unterseite des Trucks gegen die Bordsteinkante stieß, fuhr aber weiter. Er hatte warmes Brot und frische Backwaren im Laderaum. Kunden warteten. Die Unterseite des Motorblocks war vor 6 Jahren beim Northridge-Erdbeben beschädigt worden. Durch Amios Manöver bekam die empfindliche Ölwanne einen weiteren Sprung. Während der Fahrt von Marina del Rey nach Malibu trat immer mehr Öl aus. 12.38 Uhr verloren die Räder meiner Harley in einer Kurve des Pacific Coast Highway auf der vom Lieferwagen der Bäckerei Progress hinterlassenen Ölspur die Haftung auf dem Asphalt und wir stürzten. Miriam schlitterte auf der glatten Straßendecke unter einen entgegenkommenden Ford Explorer, der von Elaine Jacobs gelenkt wurde. Binnen 8 Minuten war ein Rettungswagen zur Stelle. Es dauerte noch einmal 11 Minuten, bis ein Rettungshubschrauber landen konnte und Miriam in Cedar Sinai geflogen wurde. Ich hatte nicht die kleinste Schramme. Am frühen Morgen ist ihre Tochter gestorben. Mit Ihrer Freundin Linda alles in Ordnung? Nein. Oh, das ist schade. Ich fand sie nett. Ich auch. Aber ich habe mich getäuscht. Das ist schrecklich. Linda hatte was entdeckt. Nein, jemand in der Schweiz hatte was entdeckt. Ein Bankier. Geld von meinem Großvater. Anfangs hatte er wohl nichts Böses im Sinn, glaube ich. Er suchte Angehörige meines Großvaters und fand Linda. Dann haben sie einen Plan geschmiedet. Ihr Plan, denke ich. Sie haben mich betrogen. Das Geld meines Großvaters auf die Antillen transferiert. Von dort wieder auf andere Banken. Ich denke, Sie hat mich all die Jahre gehasst. Gehasst? Warum? Meine Eltern haben sie aus den Niederlanden weggeschickt und sie wusste, dass ich sie nicht verteidigt habe. Wie hat sie sie ja gemocht? Ich weiß es nicht mehr. War es viel Geld? Ja, viel Geld. Und das haben Sie alles in San Francisco herausgefunden? Ich habe es heute früh gehört. Sie war gestern verschwunden. Aus dem Hotel abgereist, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Da begann ich etwas zu ahnen. Ein Freund von mir aus Israel hat das Ganze rekonstruiert. Kostete ihn nicht mehr als eine halbe Stunde. Der Schweizer war kein Bankier mehr. Hat vor einem Monat gekündigt. Sie haben mich Papiere unterzeichnen lassen, die ich nicht hätte unterzeichnen dürfen. Dokumente, in denen ich auf das Geld verzichte. Weiß der Priester davon? Vermutlich war er nicht echt. Tibetanische Mönche heißen nicht Usu Apuri. Ja? Ich habe im Flugzeug ein bisschen mit den Buchstaben seines Namens gespielt. Usu Apuri. Ich halte das für ein Anagramm. Ein Anagramm? Von was denn, Sir? Up your ass. Sorry. Du hast eigentlich recht. Ich habe wieder angefangen zu schreiben, Gordon. Darf ich es lesen, Sir? Miriam bewunderte den ungarischen Mathematiker Paul Erdős, der sein ganzes Dasein auf die einzig wahre Form des Wissens über den Kosmos ausgerichtet hatte. Er weihte sein Leben der Mathematik und hatte weder Haus noch Kinder, noch Frau noch Besitz. Erdős war ihr Held. Wenn sie die Angst plagte, dass sie nie zu einer so extremen Lebensweise und Disziplin imstande sein würde, weil sie ausgehen, flirten, lieben wollte, sagte ich, dass sie eines Tages schon wissen werde, wie sie ihr Leben leben könne. Damit der Zeit verliere sich, was nicht von Wert sei. Sie war 13, als sie mich The Merchant of Venice nannte. Ich heiße mit vollem Namen Job Hermann Koopmann, bin 47 Jahre alt, wohne in Venice, Kalifornien und bin von Beruf Drehbuchautor. Wir hatten Streit, weil sie mehr Taschengeld wollte. Sie fand mich geizig. Und dann wusste sie plötzlich, wie sie mich nennen würde. Ich musste lachen und über ihr böses Gesicht huschte einen Ausdruck des Erstaunens, dann der Zufriedenheit und schließlich lachte sie mit. Am 22. Dezember 2000 wurde sie 17. Die Durchschnittstemperatur betrug an diesem Tag 11,1 Grad Celsius. Die Höchsttemperatur lag bei 16,7. Die Tiefstemperatur bei 7,8 Grad. Mittlere Windgeschwindigkeit 8,5 Stundenkilometer. Es gab Nebelbänke. Die Sichtweiten schwankten zwischen 2,8 und 6,4 Kilometer. Kein Niederschlag. Malibu. Nach dem Roman von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Es sprachen Job Koopmann, Vadim Glovner, Philipp van Gelder, Christian Redl, Errol Washington, genannt God, Juan Carlos Lopez, Linda de Vries, Susanne Barth. In weiteren Rollen Navid Akavan, Sandra Borgmann, Karin Beuth, Martin Bross, Andreas Grotgar, Hans-Peter Hallwachs, Jürg Löw und Camilla Rentschke. Technische Realisation Rudi Stückrath und Werner Jäger. Musik Mario Schneider. Regieassistenz Claudia Katanek. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, Köln 2004. Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustorf.